die Braunschweiger. Am folgenden Tage aber, als der kleine Hermke auf seinen Knien Hopp-Hopp Reiter machte, ihm die Ohren lang zog und lustig krähte, bekam er wieder helle Augen. Doch als er nachher säte, wollte ihm das, was er im Kruge belebt hatte, nicht aus dem Sinne. »Das soll doch mit dem Teufel zugehen«, dachte er, »dass ich dem hergelaufenen Kerl das Pferd für nichts und wieder nichts lassen soll und obendrein noch einen ausgeben muss.« Er dachte lange über die Sache nach, und weil er doch auf dem Ulmenhofe zu tun hatte, besprach er sich mit seinem Schwiegervater. »Tja«, sagte der Uhlenvater und spuckte in das Feuer, »tja, das ist eine dummerhaftige Sache. Du kannst den Schaden wohl hören, aber ein Pferd ist doch kein Hühnerei und reichlich gut zu verschenken. Weißt du was? Ich habe sowieso in Celle zu tun, und da wollten die Völker ja hin, wie du sagst. Ich will mal sehen, was sich machen lässt. Ich komme mit dem Herrn vom Hofe ganz gut aus, seitdem sich unser Herzog damals hier auf der Jagd über das wilde Schweinelied halb ungesund gelacht hat. Vielleicht ist es gut, wenn du mitfährst. Heute kann ich nicht, aber morgen.« Sie fuhren dann auch am anderen Morgen los. Es war wieder ein schöner Tag. Die Lerchen sangen über der Heide und im Bruche flötete der Kolüt. Die beiden Bauern aber sahen brummig vor sich hin, und als sie vor sich drei Reiter zu Gesicht bekamen, fasste Harm die Zügel fester und Uhlenvater legte die Pistole, die er mitgenommen hatte, neben sich in das Wagenstroh. Die Reiter aber ritten vorbei, indem sie ihnen nur eben dankten, als sie ihnen die Tageszeit boten. Es waren drei Kerle mit Gesichtern, wie sie der Teufel nicht besser haben kann. Der eine konnte seine Augen gar nicht von dem Gespanne wegkriegen, und als Harm sich umdrehte, sah er, dass sie Halt gemacht hatten und miteinander redeten. Aber dann setzten sie sich in Trab und ritten quer in die Heide hinein. Noch allerlei Volk begegnete ihnen, zuerst zwei Landstreicher, dann drei, dann Tatern, die mit ihren Planwagen dahergezogen kamen und in dem es von nackigten Kindern wimmelte. Eins davon, ein Mädchen, das wohl schon an die 13 Jahre alt war, aber so bloß war wie ein Fisch, sprang aus dem Wagen und ehe Harm es sich versah, saß es bei ihm auf dem Sattelpferd und bettelte ihn an, und drei, vier andere machten sich bei Uhlenvater im Wagen zu schaffen. »Das Takelzeug ist noch zäher als die Hirschläuse«, meinte der Wolfsbauer, als sie die nackte Gesellschaft abgeschüttelt hatten, und er setzte hinzu, »was für Völker jetzt im Lande herumstromen. Eine Schande ist es, dass da nichts getan wird. Gaudiebe und Vagabunden sind beinahe die Herren jetzt. Wenn das so bleibt, kann es noch gut werden.« Indem er sich nach drei Zigeunern umsah, wurde er gewahr, dass die drei Reiter umgedreht hatten und hinter ihnen herkamen. Das schien ihm verdächtig, und deshalb ließ er die Pferde ordentlich laufen. So kam er früher vor der Stadt an als die Reiter. Bei dem Tore sah es bunt aus. Eine Menge fremden Kriegsvolkes lag dort, und als die Bauern den Wächter fragten, was das für eine Bewandtnis habe, hörten sie, dass das allerlei Gesindel war, das der Halberstädter Bistumsverwalter Christian von Braunschweig gegen die Kaiserlichen angeworben hatte. Die Leute hielten sich ziemlich anständig, denn sie lagen unter den Kanonen der Stadt, und eine Abteilung herzoglicher Kriegsknechte unter einem Hauptmann passte auf, dass sie keinen Unfug anstellten. Aber Harm dachte sich, als er sie besah, »der mehrsten sehen aus, als wenn sie mit einem Strick um den Hals weggelaufen sind.« In Celle spannten sie in der Wirtschaft zur goldenen Sonne aus, wo sie gut bekannt waren, und frühstückten mit vier Bauern aus dem Gau Vollottwede. »Wir werden bald allerlei gewahr werden«, meinte der Wartlinger Burgvogt. »Die Wienhäuser Nönnekens haben sich schon dünne gemacht, denn sonst könnten sie wohl bald ihr Nonnenfleisch losgeworden sein. In Altenzelle haben die Halunken von Kriegsleuten den Bauern mit Gewalt die Würste und Schinken genommen und sie obendrein mit Schlägen zugedeckt. Der Vollmeierpieper in der Burg liegt auf den Tod. Er wollte es nicht leiden, dass sie sich an seinen Töchtern vergriffen, und da hat ihm ein Kerl mit dem Säbel über den Kopf geschlagen, dass der Brägen herauskam.« Er sah sich um und flüsterte dann, »Der Kerl, der das getan hat, ist aber auch verschwunden. Es wird gesagt, die Knechte haben ihm um die Ecke gebracht. In Wartlingen sind auch zwei von den Brüdern fortgekommen. Meinen Segen haben sie.« »Das ist das eine«, sagte der Bauer aus Eiklingen, Das ist das eine. Seines Lebens ist man nicht mehr sicher. Und dazu kommen noch die Steuern. Der Landtag hat die dreifache Schatzung ausgeschrieben und es heißt, dass das nicht das letzte Mal sein soll, denn das Land braucht jetzt Geld für Soldaten. Ja, das ist wohl so und das wäre wohl noch auszuhalten, aber dann kommen die fremden Völker und legen uns auch noch allerlei Lasten auf, das heißt, wenn sie nicht überhaupt nehmen, was sie kriegen können. Pohlmanns Ludien haben sie eine milchende Kuh von der Weide genommen und als er wenigstens Geld wollte, haben sie ihn ausgelacht. Und als Hallen Reimers vom Felde kam, ist er zwei gute Pferde auf die Art losgeworden. Wenn das so weitergeht, gibt es kein Recht und Gesetz mehr. Nun erzählten die Ödringer, weswegen sie nach Celle gekommen waren. Aber alle meinten, sie sollten den Falben ruhig in den Rauchfang schreiben, denn wenn die Obrigkeit hinter alle solche Sachen hinterfassen sollte, dann hätten sie viel zu tun. Uhl aber meinte, versuchen wollte er es doch und ging los. Nach 2 Stunden kam er wieder und ließ den Kopf hängen wie ein krankes Huhn. Ganz begossen sah er aus. »Tja, Junge«, meinte er, »das ist ein Betrieb. Angeschnauzt haben sie mich. Ich sollte sie mit solchen Dummheiten in Ruhe lassen, denn sie hätten Notwendigeres zu tun, als hinter deinem Pferde herzulaufen.« »Na, so Unrecht haben sie ja nicht, denn wie mir der zweite Koch erzählte, geht es ja jetzt in der Welt her, wie in einem Ameisenhaufen, bei dem der Specht zugange ist. Die Kaiserlichen kommen von der einen, der Braunschweiger und der Durlacher von der anderen Seite. Und was unser regierender Herzog ist, der muss zusehen, dass er sich nicht dabei die Finger klemmt. Na, Mertens meinte, Herzog Georg, den sie doch zum Kreisoberst gemacht haben und der an die 20.000 Mann unter sich hat, der wird schon dafür sorgen, dass sie uns nicht lebendig schinden. Aber den Falben bist du darum doch quitt. Thors Pferd soll der Kerl schlagen.